Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. So, Mittwoch, 22. Mai 2013. Es ist 20.34 Uhr. Wir beginnen unsere Sitzung. Fangen wie immer an mit OrgaFu. Aufnahme mache ich. Wortmeldung bitte im Wortmeldungspad Nummer 240. Wir haben letzte Woche versäumt, das Protokoll der vorletzten Woche oder so ähnlich zu verabschieden. Deswegen machen wir heute mal zwei. Also wir haben das Protokoll vom 1. Mai und vom 15. Mai, welches verabschiedet werden müsste. Und dazu gibt es auch die passenden Aufnahmen als Links in den Zahlen 44 und 45. Hat jemand Einwände gegen die Verabschiedung der Protokolle von diesen beiden Tagen? Dann sind die somit beschlossen. Übersicht offener Aufgaben und Projekte. Hat jemand was dazu zu sagen? Gibt es nicht. Protokoll machen wir wie immer alle und ich mache es dann ins Wiki. Jemand was dagegen? Auch nicht der Fall. Versammlungsleiter könnte ich machen. Jemand was dagegen? Das ist auch nicht der Fall. Kommen wir zur Festlegung der Tagesordnung. Ihr könnt Punkte vergeben. Wir können aber auch, weil das sowieso so wenig ist, was wir im Moment haben, das einfach von oben nach unten abarbeiten. Jemand was dagegen, dass wir es abarbeiten? Dann machen wir das so. Dann machen wir Top 1 AG-Sitzung. Also es ging letzte Woche ja ziemlich hoch her in unserer Sitzung. Wir hatten ja darüber gesprochen, ob wir unsere Sitzung verschieben oder nicht und wenn verschieben, wohin und wie und die Aufnahme war ja auch sehr turbulent. Am Ende kam ja aber raus, dass eine Abstimmung im Wiki stattfinden soll und wir haben dann aber, nachdem dann doch ein Tag vergangen ist oder ein halber, haben Matthias Kosmik und ich miteinander geskypt und haben uns überlegt, dass es vielleicht gar nicht so schlau ist, was wir da gemacht haben. Und Matthias als Antragsteller für die Wiki-Abstimmung hat dann seinen Antrag zurückgezogen und wir haben über die Mailingliste einen Gegenvorschlag unterbreitet, auf den wir gar nicht gekommen sind in der Sitzung, wahrscheinlich weil es so hoch herging. Und zwar, da die AG Europa ja nur alle 14 Tage tagt, hatten wir uns überlegt, ob es nicht sinnvoll wäre, dass wir zwar weiterhin wöchentlich tagen, aber Sitzungen, in denen wir Abstimmungen machen wollen, auch nur alle 14 Tage machen, und zwar im Wechsel zur AG Europa-Sitzung und die andere Sitzung dann sozusagen als reine Arbeitssitzung machen, die parallel zur AG Europa-Sitzung läuft, so dass dann jeder auch die Möglichkeit hat, bei Abstimmungen bei uns teilzunehmen und bei Abstimmungen in der AG Europa teilzunehmen. Da wir heute ja keine Abstimmungssitzung machen, sondern eine Arbeitssitzung nach diesem Vorschlag, haben wir eben auch gesagt, dass wir erst nächste Woche Mittwoch darüber hier nochmal abstimmen wollen, ob wir das denn so machen wollen, denn sehr viele sind heute oben in der AG Europa. Gibt es dazu Fragen, Wortmeldungen, sonstiges? Die Regel gilt schon, bevor sie eingeführt ist? Wir können von mir aus auch Abstimmung machen heute. Nein, war ein Scherz. Also mir ist es, ich sehe da zwar schon ein Problem, aber das Problem ist relativ gering. Es nimmt uns natürlich die Möglichkeit, spontan irgendeine Abstimmung durchzuführen an den Tagen, wo es anscheinend nicht erlaubt ist. Ja, wenn man damit leben will. Ich hätte noch eine Frage. Ja. Verschriftlichen wir das irgendwo oder machen wir das so als Agreement unter uns aus? Wir machen das wahrscheinlich als Agreement. Also ich glaube nicht, dass wir dafür jetzt nochmal eine GO-Änderung machen müssen. Ja, sehe ich auch so. Wir können es ja an unserem Mittwochs-Mumble-TO-Pad hier festhalten oben, dass dann im Wechsel halt, wenn parallel AG-Europa-Sitzungen sind, dass wir dann hier nichts machen. Also keine Abstimmung machen. Da, wo jetzt steht, organisatorisches, wo schon steht, keine Abstimmung nach 22.30 Uhr? Ja, zum Beispiel. Finde ich gut. Ja, ich finde es auch gut. Ich bin jetzt oben. Ciao. Jo, nächstes Thema? Das Thema habe ich vorgeschlagen. Moment, machen wir es. Bearbeitung konkreter Themen in kleinen Teams. Das auch in der AG Geldordnung bezieht sich darauf, dass ich eben gehört habe, dass die AG Europa wohl so etwas macht oder vorhat. Und ich fände das toll, wenn wir das hier auch machen würden. Und ich denke, es gibt da sicherlich auch interessante Themen, wo es sich lohnen würde, da mal genauer hinzuschauen, um wirklich zu fundierten Positionen zu kommen. Ich habe gesehen, dass es, danke übrigens für den Link, für die Links, die es da gibt, den einen kannte ich schon, den anderen kannte ich noch nicht, dass es da schon, ich sag mal, Vorarbeiten gibt. Aus meiner Sicht erfüllen die aber noch nicht bestimmte Qualitätsstandards, diese Ausarbeitungen, die ich eigentlich an so eine Ausarbeitung richten würde, damit sie wirklich auch auf besten Füßen steht. Ich denke, um das zu gewährleisten, sollte man damit anfangen, also erstmal sich darüber einig zu werden, wollen wir das, wollen wir sowas, so in so eine konkrete Arbeit reingehen und da dann auch veröffentlichungsfähige Papers zu erstellen. Und B, bin ich da eventuell zu, wird das auch so gesehen, dass da eigentlich noch mehr Substanz in diesen Papieren drin sein muss, als das heute der Fall ist. Damit denke ich insbesondere, dass das, was ich also meistens in den meisten Ausarbeitungen hier vermisse, dabei denke ich insbesondere an Quellen und Ergebnissen, die bestimmte Leute, die dort ja auch schon als Experten gelten, die schon sozusagen erarbeitet haben. Das kann man ja dann durchaus kritisieren, aber vorher muss man es halt mal aufnehmen und auch diskutieren. Am Ende könnte natürlich auch rauskommen, dass man es kritisiert. Aber man sollte sich diesen Themen nicht im luftleeren Raum nähern, sondern eben wirklich aufsetzen auf dem aktuellen Stand der Diskussion. Das wäre mir ein besonderes Anliegen. Und ich selbst hätte also auch Spaß an solchen kleineren Teams da mitzumachen beim einen oder anderen Thema. Und würde mich freuen, wenn da genügend kritische Masse zusammenkäme, um so eine Arbeit zu beginnen. Ich denke mal, dass diese Arbeit möglicherweise ja auch im Rahmen, es gibt ja diese Arbeitsgruppe Grundsatz, oder wie heißt das, Basiswissen, ja, dass man in diesem Rahmen, sage ich mal, so eine Arbeit vielleicht anfertigen könnte. Ja, wie seht ihr das? Da sich noch keiner zu Wort gemeldet hat, sage ich mal was als erstes. Ich schlage bei solchen Sachen vor, Mail auf die Mailingliste, einladen zum Kaminzimmergespräch an irgendeinem Tag und wer kommen will und mitarbeiten will, arbeitet mit und dann macht man was draus. Jo, das war auch mein erster Gedanke. Und ansonsten kann ich einige Sachen, Kritiken nicht so ganz feststellen, also nicht so ganz teilen. Gerade das, was Georg zu Vollgeld, 100% Money und so weiter alles schon im Wiki hinterlassen hat. Ehrlich gesagt habe ich noch nie was Ausführlicheres zu dem Thema gelesen und auch noch nie so viele Quellenauflösungen, die da alle mit drin sind, gelesen. Also da weiß ich nicht, was du da groß mehr machen willst. Ich finde das auch sehr, sehr ausführlich, was er da geschrieben hat. Hinsichtlich der Quellen bin ich jetzt nicht so ganz sicher. Da müsste ich es mir jetzt wirklich nochmal angucken, ob ich ihm da eventuell Unrecht tue. Aber was ich auf jeden Fall da in seiner Ausarbeitung vermisse, ist irgendwie eine politische Bewertung, wertmaßstäbenorientierte Bewertung des Konzeptes, was darauf hinausläuft, dass man am Ende vielleicht mal sagt, ja Mensch, das ist eigentlich eine Sache, die sollte man anstreben, oder aber am Ende, nee, das ist eher abzulehnen. Das habe ich eigentlich vermisst. Und ich sag mal, das sollte eigentlich eine zentrale Zielsetzung sein, dass ich jeden einzelnen Buchungsvorgang oder Geschäftsvorfall, der irgendwo in der Bankbetriebswirtschaft vorkommt, dass ich den jetzt exakt darstelle, jetzt schon im ersten Schritt, damit ich genau weiß, wie das geht. Weil das führt am Ende dazu, dass ich vor lauter Bäumen den Wald nicht sehe. Ich denke, im ersten Schritt kämpft man darauf an, die Machbarkeit eines solchen Konzeptes zu beleuchten und die potenziellen Auswirkungen zu beleuchten. Und da sollte man sich dann auch sehr stark orientieren an vorhandener Literatur, vorhandenen Diskursen, die man im Internet findet oder sonst wo, um ja, einfach Kristallisationspunkte zu haben, wo man dann weiter diskutieren kann. Kann ich auch wieder nur sagen, steht alles in den Quellen hier im Wiki schon drin. Alles, was du jetzt eben erwähnt hast. Alle Kritiken, alle Auswertungen, alle Dings, alles, was Keops da auch geschrieben hat. Und schlussendlich ist das Problem auch der Geschichte, dass es keine pauschale Antwort gibt. Vermute ich mal. Ich habe übrigens mal den Link kurz geändert, der im Patch steht, ja? Du hast den von der AG Finanzmarktreform genommen. Die gibt's zwar gar nicht, die war wohl mal geplant von Keox. Aber dann reden wir über den Link auf unserer Wiki-Seite. Ist wahrscheinlich identisch der Inhalt. Jo. Ja, gibt's noch Wortmeldung zu dem Punkt? Ja, also wenn tatsächlich das so ist, dass das Thema Vollgeldreform schon umfassend bearbeitet ist, dann würde da eigentlich dann keine Arbeit mehr anfallen, ganz klar. Es kann sein, dass ich da mir mal einen etwas älteren Stand reingezogen habe. Ich weiß nicht, von wann der ist, aber mir erscheint das, was ich beim ersten Durchblättern auch jetzt beim Anschauen des Inhaltsverzeichnisses gesehen habe, auf jeden Fall neuer zu sein als der Stand, den ich mir da mal irgendwo runtergezogen habe. Weil da auch diese IWF-Studie eigentlich noch nicht verarbeitet war in dem Stand, den ich da habe. Also ich werde mir das nochmal angucken und wahrscheinlich habe ich dann, es könnte jetzt rauskommen, dass ich jetzt dem Keox da sehr stark Unrecht getan habe bei der anfänglichen Beurteilung der Vollständigkeit des Papiers. Ja, also der letzte Stand ist vom 20. Januar 2013. Vollgeldreform in die Piratenpropaganda gekommen ist, ist es das gemeint, diese Vollgeldreform und so weiter, Vollgeld und was ist Geld und so weiter. Vollgeldreform, Vollgeldsystem ist beschrieben. Und Finanzmarktreform und Vollgeldreform ist das geschrieben. Ist das gemeint? Ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Bei dem Link, was da gegeben ist, bin ich reingegangen, AG Finanzreform, Vollgeldreform. Und da habe ich, da kommt mein Punkt. Was ist Geld, ist sehr verschwommene Darstellung und Konzept, meiner Meinung nach. Darüber meine ich, das zu etwas zu diskutieren. Informell, das ist, danach können wir entscheiden, was wir damit zu machen haben. Ja, die Diskussion, was ist Geld, ist ja schon länger geführt worden. Da gibt es ja auch Seiten. Diverse. Ja, das ist richtig. Da habe ich viel mit Mailinglist diskutiert mit Meyer und so weiter. Aber nirgends kommt die Beziehung zur Arbeit. Und das ist das, was ich hervorheben will und warum man tut sich schwer. Die Beziehung, also da zum Arbeitsmarkt, also ich weiß nicht, erzielst du da Monetary Cycle Theory, also das sind mehr oder weniger die Theorie, die wirklich da mal ganz konkret ist, da Beziehung, also zum Produktionssektor wieder aufnehmen will, oder in welche Richtung möchtest du da gehen? Ich bin kein Volkswirt und daher weiß ich nicht die Theorien und was da geläufig sind, aber grundsätzlich, was Geld ist, ist etwas, was da die ganze, die Konzepte, was ich alles sehe, sind überwiegend was im Banksektor gesprochen und da gehandelt werden, aber nicht irgendwie konkret weist es hin. Und das ist nicht nur Produktion. Überall, überhaupt, ohne menschliche Arbeit gibt keinen Bezug zu Geld. Das ist der fundamentale, wie sagt man, Erkenntnis von mir mindestens. Und das zu widerlegen, wenn jemand das mich überzeugen kann, will ich gerne mich überzeugen lassen. Ja, also du hast schon recht, also das ist sowas, also da einmal den Bezug zur Arbeit, also dass man das zur Arbeitenproduktion, also dass man das wieder einmal herstellt, also das ist eigentlich da mal wahnsinnig wichtig. Und wir haben jetzt da mal die Situation, also da mit diesen, ja, also da mit diesem Fiat-Geld, also das im Bankensystem entsteht, also wo, ja, irgendwie keine physische Leistung gegenübersteht, also die unsere Wirtschaft, da mehr oder weniger fast an Rand des Ruins fährt. Also von daher, also wer solche Gedanken, schon, also da schon mal relativ erfrischend. Also ich bin ja selber da mal gerade dabei, also da, ja, geh fast einmal ein bisschen weiter, also da wirklich da einmal so, versucht da mal so ein Reframing anzudenken, also da wirklich da mal komplett weg, also von dieser klassischen, betriebswirtschaftlich motivierten Makroökonomie hin zu, ja, also da wirklich, also da mal das komplett neu zu denken und ob man da mal auf einen vernünftigen Zweig kommt. Also das müsste noch mal dementsprechend ausarbeiten. Ja, das ist das ungefähr, was ich auch meine. Und das zu machen, dass ihr das nutzt, nicht über Geldschöpfung zu sprechen, überhaupt ohne zu wissen, was Geld ist. Das ist das, was irgendwo mich als, ich komme von Technikingenieur und die Basis nicht klar ist. Ist es, da oben wird viel gemacht und vor allem ist es so, Geld als Konzept und Geldträger sind durcheinander gebracht und das ist einer der Gründe, warum wir diese Krisen und so weiter haben. Aber das alles auszuarbeiten, muss man ganz anderes angehen und machen, das ist richtig. Und das ist auch mein Anliegen, da zu diskutieren, weil normal konventionelle Leute, die sind nicht interessiert, weil entweder die machen mit Banken irgendwelche Vorteile ziehen, dadurch, dass sie Karriere machen oder dies oder jenes und die plappern alles, was die Banken sagen. Aber das Geld existiert, bevor die Banken auch existiert haben. Und da müssen wir hingehen und sehen, was ist das da überhaupt, Sinn und Zweck davon. Eine Zwischenfrage. Hast du eigentlich den Wiki-Artikel Was ist Geld von Arne mal gelesen? Ich habe Wiki etwas berührt und Arne-Artikel, ich muss nochmal sehen, kannst du mir den Hinweis geben, wie ist das in die Wiki von GO-Ordnung und so weiter. Ja, gut, danke für den Link, habe ich gesehen. Ich werde das mal kopieren und dann sehen. Das muss ich mal, ich habe noch nicht und muss ich sehen. Also wir haben ja auf unserer Wiki-Seite einen Bereich aufbereitete Themen und da findest du unter anderem den Punkt Was ist Geld von Arne? Und ich finde die Beschreibung von ihm, von der sehr ausführlichen Beschreibung schon mal sehr gut. Und ich folge ihm auch in fast allen Teilen. Also für mich ist Geld ein reines Rechtsverhältnis. Also, und das ist auch ein Punkt, den man, glaube ich, erstmal verstanden haben muss, um überhaupt einige andere Sachen zu verstehen. Das ist richtig. Ich habe effektiv dasselbe ausgedruckt mathematisch. Das ist ein Geld ist eine Funktion von Arbeit und dabei gelten gewisse notwendige Bedingungen, bis sie ausreichend werden, müssen wir alle betrachten und so weiter. Und darunter notwendige Bedingungen kommen alle diese Bedingungen. Das ist richtig. Das ungefähr so habe ich mir gedacht. Aber ich will ja auch mit den Leuten diskutieren und sehen, was da, wo meine Denkfehler gibt auch. Dann denk doch einfach mal über den Spruch von Arne nach, Geld ist ein Anspruch auf Geld. Und dann könnte man ja mal weitermachen. Ach, die alte Geschichte, ja. Also da, ja, also ich komme damit immer noch mit also recht zu klar. Also das ist ja selbstbezüglich. Aber ich glaube, das muss man mit Arne selber da mal ausdiskutieren. Das ist, weil von diesem Ansatz aus kann man viele Sachen entwickeln bzw. ableiten. Und darum geht es, was da für unsere Belange und unsere Zweck, das zu entwickeln. Darum geht es mir, das zu irgendwie miteinander zu klären und nicht recht haben, was Geld ist oder sowas. Nur Wissenschaftswillen ist es nicht, das zu machen, sondern das muss auch Hand und Fuß haben, dass das nützlich sein für unsere Zwecke. Das ist meine Anliegen. Ja, wie vorhin gesagt, einladen, Mailingliste, Treffen im Mumble und versuchen, so viel wie möglich Leute dazu zu bekommen. Am besten die Sitzung aufzeichnen, dass andere sich das anschließend anhören können und dann was draus machen und eine Wiki-Seite draus machen. Zum ersten Mal funktioniert das System bei mir. Früher habe ich ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, die diverse Pads zu erreichen und so. Okay, dann ich werde einklinken langsam. Krishna, hast du da eine wissenschaftliche Quelle oder sowas in der Art zu deiner Darstellung von Geld, also als Funktion der Arbeit? Oder bist du selber da irgendwie drauf gekommen? Ich habe Verschiedenes gelesen, und aus meiner, das ist keine systematische, wie sagt man, Arbeit, sondern nur aus Interesse habe ich selber gelesen und bin ich darauf gekommen, da. Deswegen sage ich ja, ich will mit interessierten Leuten, Gleichgesinnten diskutieren und die irgendwelche Fehler, mit Sicherheit Denkfehler, mögliche Denkfehler, auch will ich das beseitigen und das miteinander was machen. Ne? Das ist das auch Anliegen nebenbei. Die Quelle wäre dann interessant noch. Woher du das so, also wo du das gelesen hast. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass ich das auch gelesen habe. Ja, kann sein, das ist so. Eine von den Büchern sind diese Geldsyndrom von Kreutz. Okay. Und außerdem habe ich Fetzen von Fischer von 1933, der Irving Fischer, Amerika. Der hat einiges geschrieben über Scripts und so weiter. Und Gesells Werk habe ich auch gelesen und über diese bisschen in die Richtung gestoßen und so. Das sind die mehr oder weniger meine Quellen, diese drei. Okay, super, danke dir. Ah ja, aber das ist ja der Irving Fisher, also der wird ja auch bei schon in dieser Vollgeldreform da mal recht ausführlich damit behandelt. Also der hat ja mehr oder weniger da, wenn du das gelesen hast, der hat ja da mal mehr eine Grundlage, also für so ein 100% Money oder Vollgeldreform oder wie man es auch bezeichnen möchte. Also hat er da schon in den 30er Jahren in seinem Buch da mal genau sowas beschrieben. Ja, das ist richtig. Jetzt ist es so, meine Ansatz, zusätzlicher Ansatz ist, oder dass genauso wie wir heute finden, dass das Wasser eine sehr, sehr notwendige Mittel durch Privatisierung mit Wasser wird Erpressung betrieben. Das ist, gerade sind wir dabei, das beim Entwickeln. Genauso ist es geschehen vor vielleicht 80, 100 Jahren mit Land. Und das ist das, was der Irving Fisher schreibt über Land und Landbesitz und so weiter, hat die gleiche Züge. Und dort hat es schon angefangen, keiner hat gemerkt, dass das schlecht ist und so, weil so schlimm ist es nicht mit Land wie mit Wasser. Ne? Da merken wir. Und da müssen Korrekturen kommen. Und die sind die fundamentale Korrekturen, wo wir irgendwie anpacken müssen. Und die haben wiederum Auswirkungen auf die Konzepte und die ganze Geld und Geldsystem und so weiter. Das ist etwas sehr wichtig, das herauszuarbeiten. Ja, also sehe ich prinzipiell auch so. Also da haben wir mit Landreform, also das ist auch noch so eine Geschichte, also die noch einiges der Diskussion bedarf. Aber ich glaube, also das ist wirklich da mal sowas, vom Umfang her wirklich da mal sowas, also wie Neuordnung von der Geldordnung, also das ist noch einmal der nächste Hammer, also für wirklich gerechtere Welt. Ich glaube, also man sollte die Sachen da schon einmal auseinanderhalten, vorerst. Ja, sicher, deswegen bin ich ja auch, will ich ja auch informell machen, bevor wir irgendetwas formal rausbilden oder sowas. Okay, ich habe mal den Job von dir, Krishna, mal im Prinzip rausgenommen, weil ich glaube, das ist jetzt gerade behandelt worden unter dem Job davor. Und das war aber von Klaus und ich glaube, er war noch nicht ganz fertig, oder? Ja, ich habe jetzt in der Zwischenzeit mit einem Ohr zugehört und mit dem anderen Ohr mir das Papier zur Vollgeldreform angeschaut. Also da ist zumindest noch eine Menge Handlungsbedarf, denke ich. Weil der Georgs hat zwar viele Referenzen genannt und Quellen genannt, aber was er nicht gemacht hat, ist zu den Aussagen, die er getroffen hat hinsichtlich der Vor- und Nachteile, jetzt den aktuellen Diskussionsstand bestimmter Experten zu dem Thema zugeordnet. Also es steht da quasi als seine persönliche Meinung im Raum. Das kann man abnicken, kann man aber auch anderer Meinung sein. Das Erste, was mir eigentlich aufgefallen ist, ist, dass mindestens drei der Nachteile, die er genannt hat, ja, von Vollgeldexport-Experten als Vorteile gewertet werden. Und das ist zumindest ein Indiz dafür, dass wir da noch Diskussionsbedarf haben. Ja, gut. ML bedeutet Mailingliste. Ja, das genau zum Prozedere wollte ich noch fragen. Also da bin ich ja nicht so erfahren in diesen Abläufen. Du würdest vorschlagen, dass dieses Anliegen quasi in der Mailingliste vorzuschlagen und das wäre dann der nächste Schritt, falls sich dann Leute outen, dass sie mitmachen wollen beim einen oder anderen Thema, würden sich dann da aus der Mailingliste heraus Gruppen bilden oder wie würdest du das angehen? Ja, also wenn ich sowas machen wollte, würde ich ich würde mir erstmal einen Tag aussuchen, an dem ich Zeit habe. Dann würde ich eine Mail an die Mailingliste schicken und schreiben, ich möchte gerne am Tag XY um 20.30 Uhr oder wann auch immer mit Interessenten im Mumble über folgendes Thema diskutieren und über folgende Wiki-Seite und weiter ausarbeiten oder wie auch immer und lade herzlich dazu ein, dann und dann im Kaminzimmer, das ist jetzt hier zwei über meinem Namen im Mumble, dass wir uns dort treffen und über das Thema sprechen und eine Sitzung abhalten und die wird dann eben auch aufgenommen und allen anderen zur Verfügung gestellt, also hochgeladen auf Krähennest oder wie auch immer. Und und dann einfach losarbeiten und dann mal schauen, was draus wird. Ich weiß nicht, ob es so klasse ist, wenn man so Dutzende Untergruppen hier bildet. Also das ist keine Untergruppe. Das ist doch jetzt eine neue Gruppe, wie ich das jetzt oder gebildet werde. Nein, das ist keine Gruppe, sondern das ist einfach also du kannst sowas nicht hier in unserer Hauptsitzung machen. Wie soll das funktionieren? Ein bisschen strecken oder komprimieren die ganze Hauptsitzung und dann kann man auch mal was Programmatisches vielleicht machen, wie wir es anfangs gemacht hatten von Jahr. Nach meiner Auffassung ist das aber auch ein Stück weit Arbeit, die gemacht werden müsste, also einfach nur am Schreibtisch, außerhalb von irgendwelchen Kamingesprächen. Ich sag mal, wenn man einen bestimmten Zwischenstand erreicht hat, dann könnte man natürlich hingehen und zu einem Kamingespräch einladen, um dann einem größeren Kreise die Ergebnisse zur Diskussion zu stellen. Ich weiß aber nicht, ob schon allein aus Zeitgründen jeder die Möglichkeit hätte, da an mehreren Themen mitzuarbeiten. Deswegen aus rein pragmatischen Gründen würde ich sagen, sollten einzelne Leute rein interessensgesteuert sich entscheiden, ob sie beim einen oder anderen Thema mitwirken wollen. Bei der Erarbeitung des Themas, ja. Also nachher bei der Vorstellung, das kann man natürlich dann wieder in größeren Kreise machen. Also das wäre so meine Vorstellung. Ja, das ist okay. Das ist aber ein Problem ist Ort, wo kann man treffen und so. Ich bin in München und ich kann jederzeit wo dort treffen, können wir ausmachen. Ja, da bietet sich doch das Mammel einfach dafür an. Ich meine, du musst ja nicht eine größere Gruppe. Du kannst auch einfach mal über die Mailingliste schreiben, ich habe das und das Thema. Wer Interesse daran mitzuarbeiten, schreibt mir eine persönliche Mail. Geht auch. Okay, das werde ich machen. Aber ich werde einfach eine Mailingliste annoncieren, dass wer Interesse hat, bitte melden oder sowas. Genau, das gleiche betrifft Klaus auch. Also wie gesagt, du musst ja nicht gleich ein Kaminzimmergespräch machen, du kannst auch sagen, ich höre erstmal, wer überhaupt Interesse daran hat mitzuarbeiten, und wenn du feststellst, es sind zwei Leute, ja, dann macht ihr in irgendeiner Form über, entweder wenn ihr alle in Berlin seid, trefft ihr euch in Berlin, oder ihr macht es über Skype oder Mumble oder wie auch immer und fangt erstmal an dran zu arbeiten und ladet dann ein zu einer größeren Runde. Egal, ob jetzt im Kaminzimmer oder vielleicht sogar in der Hauptsitzung, oder das ist egal, aber erstmal loslegen. Genau, ich wollte auch erstmal einfach mal eure Meinung hören, wie ihr das seht, dass man an bestimmten Themen mal mit mehreren arbeitet. Ich fände es auf jeden Fall sinnvoll, wenn so eine Gruppe größer ist als eine Person, weil sonst schmürt man da in seinem eigenen Saft und gerade in der Diskussion kommen dann auch Anregungen und veränderte Perspektiven und so weiter. Also ich denke auch, dass über die Mailingliste man da wohl den größten Kreis erreicht, der potenziell Interessierten. Yep. Gut, da sind jetzt ja noch, das war jetzt vorhin Vollgeld, dann hast du noch einen Unterpunkt Zins und Ursachen der Finanzkrise, Schuldenkrise und so weiter. Ist das einfach nur mal so Beispiele oder wolltest du noch zu irgendwas dazu sagen? Ja, das wären, sagen wir mal, vier Themen, die wo ich sagen würde, die sollte man sich noch mal genauer anschauen. Zu einigen der Themen gibt es ja schon Vorarbeiten und Grundlagen. Das sollte man alles mit einbeziehen. Also das wären jetzt Themen, wo ich ein besonderes Interesse dran hätte. Wohl wissend, dass ich gar nicht die Möglichkeit habe, zeitliche Möglichkeit habe, mich da in all diesen Themen einzuklinken. Aber bei einem oder zweien könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ich da aktiv auch irgendwo was machen kann, mit jemandem zusammen. Und ich würde es ungern alleine machen, muss ich ganz ehrlich sagen. So, und die Liste, das sind halt Beispiele, die jetzt mir spontan, das sind meine Top 4, ja, Top 4 an Themen, die, wo ich denke, da würde es sich lohnen, oder drei Themen habe ich aufgeschrieben, da würde es sich lohnen, nochmal intensiver reinzuschauen. Kann ich kurz was dazu sagen, oder gibt es eine Wortmeldungsliste, oder wie? Ja, im Moment nicht, also es sagt ja auch kaum jemand was, dann kannst du gerne was sagen. Ich finde es jetzt halt ziemlich schwierig, so gut ich die Inhalte finde, also dass sich da jetzt so viele Leute da bereit erklären und da ihre Themen da voranbringen wollen und ausarbeiten wollen. Aber die AG Europa, die macht unter Chill zum Beispiel jetzt einen ganz anderen Kurs halt, eben dass er aktiv versucht, die nach außen zu kommunizieren, Wahlkampf und medienwirksam so an die Parteispitze und also innerparteilich und dann nach außen dann die Ergebnisse dahin zu tragen. Und das vermisse ich dann irgendwo komplett bei unserem Themen welche wir so einschlagen. Also ich möchte halt nicht, dass da irgendwie große Seifenblasen dann entstehen und die ganze gute Arbeit, wo sich dann einzelne Mitglieder dann machen und dass es dann irgendwie so platzt und gar nichts davon übrig bleibt, weil mangels Aufmerksamkeit seitens der Piratenbasis oder so, dass man da versucht auch irgendwie, also einen Kompromiss zu finden. Ich finde, wir können uns dann nicht total auf unsere inhaltliche Arbeit hier beschränken, wenn dann AG Europa und Co. Und Außen- und Sicherheitspolitik da massiv da in die Partei hineinwirken und mit ihren Aussagen und unser ganzes Fachwissen da, das bleibt dann irgendwo. Ich sehe da Probleme, dass wir das dann irgendwann auch noch, wenn wir das reinbekommen wollen, noch nachdem schon so viele Inhalte dann stehen und Beschlüsse gefasst worden sind. Kein Futterneid. Wie schade, das ist kein Futterneid, das gibt Seifenblasen, wenn man dann nicht auch versucht, auch gleichzeitig irgendwie was... Ja, dann geh zu den Leuten, die das Thema behandeln und bring dich da ein, aber das hat auch nichts mit der AG zu tun. Wenn ich mich jetzt bei anderen Leuten da zum Beispiel mit Krishna mit dem Geldfunktion, also Arbeitsfunktion des Geldes oder so, wenn ich mich da einbringe, ich brauche da als Anreiz ein bisschen eine Motivation, dass das dann auch irgendwann mit einfließt in das Programm der Piraten oder so, oder dass dann eine Chance ist, dass man das dann auch die nächsten Monate oder so noch mal kommunizieren kann und dann dazu, dass Beschlüsse dann dazu gefasst werden. Das sehe ich jetzt ganz einfach nicht. Wenn es gut ist, wird es beschlossen, kommt es auch in die Partei, wird es auch kommuniziert. Nee, es ist nicht so. Du siehst ja, was AG Europa macht, was Sicherheits- und Außenpolitik macht und was die guten Anträge und sowas von der Friedenspolitik und von Geldordnung und Finanzpolitik, wo dann reihenweise auf der Strecke bleiben, 80-90% davon. Das ist nicht so, dass das was gut ist, dass dann unser demokratischer Prozess in der Partei schon so toll vonstatten geht, dass da das Gute sich auch durchsetzt und so. Da muss man wirklich massiv immer dran arbeiten, genauso wie das Chill macht und Nico Kern und so verschiedene andere Leute dann, wo jetzt ein bisschen sich durchgesetzt haben und ihr Sixpack durch haben und so ihre Punkte beschlossen haben. Stefan, ich glaube, ich weiß, was du meinst und ich habe ähnliche Bauchschmerzen wie die du hast. Und ich habe es auch, glaube ich, in vorigen Sitzungen ein paar Mal schon so kurz angesprochen. Nur das wäre ein eigener Top eigentlich, das, was du ansprichst. Und zwar wäre das der Top 4 oder Top 3, den wir noch hätten, den sollte man vielleicht durchaus hier noch mit auf die Agenda nehmen. Wie schaffen wir es denn eigentlich, die Ergebnisse, die wir hier erzielt haben, die ja teilweise auf einer sehr starken Detailebene vorliegen, so zu transportieren nach außen, aus der AG heraus, sodass mit diesen Ergebnissen auch, ich sag mal, politische Aussagen verknüpft werden können. Ja, du kannst nicht jetzt mit dem Papier vom Keoks unterm Arm, ich nenne jetzt mal das Thema Vollgeld, ja, dich in die Piratenpartei hineinwenden und sagen, hier guck mal hier, lest euch das mal durch, wir sollten das Vollgeld befürworten. Das würde nicht funktionieren, weil das Papier gar nicht dazu angelegt ist, dass man es rausträgt irgendwo hin, um da einen politischen Ansatz daraus abzuleiten. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht auch das Hauptdefizit der vieler Papiere, die wir hier entwickelt haben, dass die nicht geeignet sind zum Lesen oder für die Wahrnehmung von interessierten Laien, sage ich mal in Anführungsstrichen, zur Umsetzung jetzt in eine politische Aussage oder jetzt vielleicht zur Anwendung im Wahlkampf. Das ist halt ausgeschlossen und da sehe ich auch ein Riesendefizit. Und das wäre toll, wenn wir uns darüber mal verständigen könnten oder da mal eine Diskussion lostreten würden, wie wir denn dieses Gap, was ich da wirklich noch sehr groß sehe, wie wir das mal überwinden könnten. Ja, genau, Klaus. Und sogar noch weiter dazu, also nach außen so oder so ins Wahlprogramm sind sie sowieso noch nicht geeignet. Aber ich denke, sie sind noch nicht mal groß geeignet, um sie den größten Teil der AG-Geldordnung so vorzustellen. Weil die Leute da auch ihre eigenen Gedankenstränge und ihr eigenes Weltbild da nachhängen. Und dem musst du das auch erstmal dann verständlich machen. Also wenn jetzt jemand wie Arne nur auf die bilanzielle also der hat ja schon sein Konzept so ausgearbeitet, also viele Programm und bankenbilanztechnisch das begreift und dann ist es auch von kleinen jetzt Fachgruppen da mit 2-3 Leuten da schwierig, denke ich mal, dass der schon die Multiplikatoren dann innerhalb der AG dahin hier zu finden, dass sie und das denen begreifbar zu machen oder dass da eine Notwendigkeit ist oder dass es eben irgendeine bestimmte Schlussfolgerung halt dann zielführend ist, dann, dass man da irgendwas daraus ableitet oder so. Also, dass man viele schon nicht so offen dafür sein, sag ich mal. Und da ist schon mal der erste Schritt mit den Hierarchien oder so innerhalb der AG, dass das schon mal eine erste Hürde ist und was dann da, wer da Befürworter findet. Ich meine, wir haben ja schon viele Punkte da, wo also Monetative, Vollgeld und Schuldenschnitte und in das, was weiß ich, in die Richtung. Und dann das noch erweitert. Also das wird halt auch immer mehr da. Also das müsste dann direkt eigentlich, wenn man was hat, dann, dass das auch auch dann gute Chance hat, dann beschlossen zu werden auf einem Parteitag oder so. Ohne dass es da erst ja groß also so viele andere Hürden zwischendrin gibt. Deswegen ist vielleicht manchmal auch nicht schlecht, wenn man ein bisschen selektiert oder so bei den Themen oder und dann wirklich wichtige Themen dann auch nach oben auf die Agenda setzt oder sowas. Vielleicht ist es eine Idee, mal eine kleine Gruppe über die Rahmen und Prioritäten setzen und Vorgehensweise mal überlegen und mal präsentieren, damit irgendwo wir einigen können. Also wir können gern über die Strategie, wie wir nach außen kommunizieren, reden. Ich weise aber darauf hin, dass wir das schon öfter mal getan haben und bisher auch nicht so schlecht damit gefahren sind. Wir haben den Blog, wir haben die Podiumsdiskussion, die alle aufgezeichnet werden. Wir haben hier das, was hier in der AG alles aufgezeichnet wird, mit dem Krenes und so weiter, den Podcast. Wir sind in vielen Gruppierungen, die sich damit beschäftigen, inkludiert, dass die auch mitbekommen, was wir hier überhaupt tun. Also es ist nicht so, dass wir jetzt im luftleeren Raum hängen. Nein. Und zu den Themen ist es so, dass wir ja auch genug angefangen haben, Mehrheitsmeinungen, Mehrheitsbeschlüsse zu fassen, um eben so eine Basis zu haben, auf der wir arbeiten und darauf Meinungen zu bilden und dann auch Dinge darauf zu entwickeln. Das ist ja, Mehrheitsbeschlüsse müssen halt erstmal dann gefasst werden. Und wenn dann nur 2-3 Leute das reintragen in die AG, ist die Chance nicht gerade groß, dass es dann Mehrheitsbeschluss wird, oder? Also ohne, dass das jemand, der gut sprechen kann und das dann, so eine wichtige Person halt dann aufgreift und es da reinträgt, ist die Chance gering, denke ich mal. Sehe ich nicht so. Wenn es gut ist, und warum soll es nicht irgendwie aufgenommen werden? Weil es niemand erkennt, Lisha. Wenn es niemand erkennt, dann ist die Zeit vielleicht nicht reif oder es ist schlecht erklärt. Ja, und das Papier von Keog, so wie es jetzt ist, ist gut, inhaltlich. Ist nichts dran auszusetzen, ist prima. Ja? Dann fehlt immer noch ein Riesenstück Arbeit, um das gut ausgearbeitete Thema so aufzubereiten, und zwar auf einer höheren Verdichtungsstufe, dass man überhaupt mit jemandem außerhalb der AG darüber sprechen kann. Weil es die Kernpunkte eines solchen Ergebnisses, die müssen rausgearbeitet werden. Und das ist das Gap, was eigentlich fehlt, um auch Leute außerhalb der AG zu überzeugen, dass so etwas als politisches Ziel beispielsweise. Ja. Moment. Also erstmal müsstest du innerhalb der AG dafür überzeugen, dass das ein politisches Ziel sein könnte. Das sehe ich nämlich nicht. Ja, genau, da bin ich auch bei dir, Rudi, weil du musst erstmal die Leute, die das dann ausgearbeitet haben, die müssen dann auch massiv noch Organisationsarbeit und so hineinstecken, um da so einen Termin auszumachen, wo sie das vorstellen und das der AG dann also diese Position dann halt die AG zu davon überzeugen, dass man überhaupt ein Kamingespräch und dass dann auch die Leute dann kommen in die zu dem Gespräch und sich das anhören und damit es dann weitergetragen wird, ne? Also da müssen die paar Leute dann sich dann auch noch darum kümmern. Das ist schon eine große Hürde irgendwo. Nee, das meinte ich nicht. Ich meinte, dass du erstmal eine Zustimmung zu einer Folgereform innerhalb der AG bekommen musst, damit die AG überhaupt nach draußen austreten kann. Wenn nämlich die Mehrheit der AG sagt, Folgereform ist Schwachsinn, dann brauchst du es auch nicht nach außen vertreten. Ja, da reden wir wahrscheinlich wieder gerade aneinander vorbei, weil genau das musst du dann machen, irgendwie um Zustimmung zu bekommen. Musst du was einberufen, irgendwie eine Sitzung, also das auf die TO setzen oder noch besser dann Kaminzimmergespräch oder so, um da Zuspruch zu bekommen. Ja, das ist ja die, wie sagt man, der Sinn von kleinen Gruppen, wenn zusammen sind, können wir in kleinen Gruppen Zielsetzungen und Prioritäten und so weiter alles in einer Weise diskutiert werden und eine Strategie ausgearbeitet werden, dass das da, das macht einen Sinn und die Leute werden das akzeptieren oder sowas, da muss man vordenken. Das ist so, das ist ja in Endeffekt, was wir alle machen, ist, was wir wollen irgendwie die Wähler dazu bringen, Piraten zu wählen. Das ist dann so etwas, darüber machen wir die, alle diese Gedanken in Endeffekt, die Zielsetzung. Und so etwa muss man schon kleinere Ziele und so weiter muss man stellen und in die kleinen Gruppen. Das ist der Sinn von diesen kleinen Gruppen, sehe ich. Da kann ich nur das wiederholen, was wir schon ganz oft hier auch zum Thema hatten. Unsere AG ist keine Strategie-Kommunikationsplattform. Ja, und keine PR-Abteilung oder sowas. Und das hat auch nie jemand gesagt. Da reden wir ganz was anderes. Bitte, Andreas, versteh das endlich mal. Wenn wir schon so aneinander vorbeireden, wie wollen dann die kleinen Leute da, also jetzt nicht negativ, also die Fachgruppen dann, wenn die sich zusammensetzen, das der AG beibringen, ohne dass man aneinander vorbeiredet in zig Punkten. Wie das auch gerade beim Arne und Axel oder so immer der Fall ist. Da hast du einen anderen Terminus und schon ist der ganze Sinn irgendwo nicht gut verständlich übermittelbar. In dem Sinne, dass dann was draus wird und man das als Konsensschluss dann irgendwie dann abstimmen kann. Also dass dann auch die Mehrzahl der Mitglieder dann das verstanden haben, worum es geht und das dann auch positiv abstimmen können. Und wir das aufnehmen können und weiter nach außen tragen können. Das ist ja erstmal jede Menge Hürden, wo ich das sehe, wo einfach immer Hürden da reingezogen werden, statt die abzubauen, indem man kooperiert und von Anfang an da irgendwie versucht, so viel wie möglich in das auf höherer Ebene dann gleich halt zu behandeln und nicht so von unten, ja, Bottom-up-Strategie ist immer gut, aber es muss halt seine, wenn das Dutzende so Bottom-up Grüppchen werden, und wir haben ja schon dutzende Gruppen offen da mit Themen, die Themen besetzt haben, wird es halt immer schwieriger, denke ich mal. Also nehmen wir mal nur dieses Beispiel jetzt von Klaus mit dieser Vollgeldreform. Also ich könnte mir vorstellen, wenn tatsächlich jemand sagt, ja, ich finde das gut und ich möchte gerne wissen, wie steht die AG dazu, was ich machen würde, ist eine weitere Wiki-Seite aufmachen und sagen, hier die als Überschrift, keine Ahnung, Stellungnahme zur Vollgeldreform oder wie auch immer, dort das zusammenfassen in ein paar kleine Absätze, die Vorteile dort beschreiben und sagen, aus den und den Gründen befürworte ich eben die Vollgeldreform und würde das Ganze dann der AG zur Abstimmung stellen und vorher nochmal erklären in der Sitzung, die Wiki-Seite erklären und von mir so eine kleine Diskussion machen und das Ganze zur Abstimmung stellen und im Wiki reinstellen und dann wird man sehen, was dabei rauskommt. Das stimmt, Rudi, das so sollte, so kann, so könnte man vorgehen, wenn die Vorarbeit gemacht wäre. Oder so muss man sogar vorgehen. Also ich denke mal, der zweite Schritt muss sicherlich sein, erstmal innerhalb der AG irgendwo einen Konsens zu finden oder eine Mehrheit, weil wenn die AG in sich schon mit zwei oder drei verschiedenen Zungen spricht, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, dann brauchst du eigentlich macht es auch keinen Sinn, da jetzt damit nach außen zu treten, meine ich jedenfalls. So, bevor man einen solchen Vorschlag fundiert unterbreiten kann, der dann auch natürlich so aufbereitet sein muss, dass man mit Außenstehenden darüber sprechen kann, muss man ja dann im Detail, sage ich mal, eine fundierte eine fundierte Grundlage haben. Und da sind natürlich die Arbeiten, die jetzt da gemacht worden sind, vom Keox, von anderen, ich sehe übrigens, Arnes Vorschlag ist auch unterm Strich ein Vollgeldvorschlag, nur ein modifizierter. Ja. Müssen wir auch mal gucken, macht es eigentlich Sinn, dass eine AG Geld- und Finanzordnung mit zwei oder drei verschiedenen Vollgeldvorschlägen an die Öffentlichkeit tritt? Oder würde es nicht Sinn machen, ich sag mal, zu einer gemeinschaftlichen Sicht zu kommen, zunächst im Detail und nachher auch in der Ausdarstellung, um dann auch wirklich ein stärkeres, einfach eine überzeugendere Argumentation auch zu haben, als wir uns innerhalb der AG nicht mal einig sind? Darf ich was sagen? Also, ich habe das Gefühl, dass das, was Klaus dazu sagt, irgendwie die Gefahr birgt, dass man sich verzettelt. Im Endeffekt würde es doch reichen, wenn man sagt, wir sind der Meinung, eine Vollgeldreform ist prinzipiell sinnvoll. Viele Zuarbeiten sind von Professor Huber und vielen anderen gemacht worden. Und die Regierung, und sobald man an der Regierung ist, stehen auch die Ressourcen dort zur Verfügung, sollte so etwas prüfen. Zurzeit ist es ja leider so, dass jegliche Form von alternativen Vorschlägen abgeblockt wird und mit Vollgas sozusagen das weitergefahren wird, was eigentlich in die Krise geführt hat. Ja, stimme ich dir zu, sollte man machen. Aber die Gefahr besteht eben, wenn du da jetzt vorbrechst, ohne dass du deine Grundüberzeugung auch im Detail untermauern kannst, dass es wirklich auch vorteilhaft ist und eine gute Idee ist mit dem Vollgeld. Also ich persönlich glaube das, ja, dass das Vollgeld eine gute Idee ist. Ich glaube aber noch nicht, dass ich so weit wäre mit, oder wir jetzt hier in der AG so weit wären, um mit Experten des Geldsystems da in eine Diskussion zu treten. Aber ich finde, die Fähigkeit muss man haben. Sonst wird man schon nach zwei, drei Sätzen ausgebotet in der Diskussion. Ja? Und das ist eigentlich mein Plädoyer. Deshalb sollten ein paar Leute, die das Interesse haben, sich da mal ransetzen, mal sichten, was sind denn jetzt nun wirklich die belastbaren Argumente für das Vollgeld, welche Argumente gibt es gegen Vollgeld und was kann man gegen diese Argumente vorbringen? Das ist ja noch viel wesentlicher eigentlich, dass man den Kritikern in der Lage ist, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ich denke mal, das ist eine Vorarbeit, die muss geleistet werden, bevor man dann wirklich aber auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein an die Öffentlichkeit treten kann und sagen kann, okay, wir sind für Vollgeld. Ja, da muss ich sagen, da halte ich den Ansatz für wesentlich besser, irgendwo so sukzessiver Ansatz, sag ich mal, wo dann Schritt für Schritt das ein Thema nach dem anderen behandelt und dann darauf aufbaut, auf dem, was schon Konsens ist, ist vielleicht dann besser, als wenn man jetzt dutzende Themen parallel laufen lässt und jede kleine Fachgruppe hat ihren so einen hohen Anspruch und mit den paar Leuten dann, bis sie den erreicht haben, dauert es dann erstens ewig und zweitens tun die sich dann wieder, wenn du es dann versuchst, da in die Gruppe als Konsens dann irgendwie durchzukriegen, dann stößt es wieder auf wahrscheinlich individuelle andere konkurrierende Interessen oder so. Und was dann auch nochmal eben ja vielleicht ein Problem ist oder überhaupt dann die Leute zu finden, die dann einem zuhören, dann das da einzubringen. Also vielleicht, mir fehlt da wirklich das Große und Ganze, also das vielleicht ein bisschen Top-Down-Struktur dann doch, wo dann ein bisschen das Wir-Gefühl passt, und dass man dann vielleicht doch mehr eins nach dem anderen macht, dass man auch jemanden hat, der dann dieses Vollgeldthema da jetzt aufgreift oder jetzt, weil AMT Michael da gerade mit dem Zinsthema von Nikola Hähnle da das aufarbeitet und also diese Sachen da und jeder braucht eigentlich Unterstützung. Ja, ich will jetzt nicht da innerhalb der AG noch um Unterstützung werben müssen für mein das Teil so Inhaltliche, was ich gerade im Sinn habe da. Vielleicht sollten wir uns da doch lieber mal absprechen und das mal abstimmen am Anfang. Also drei Themen oder so, welche jetzt angegangen werden in den nächsten Wochen und dann der nächste Block oder so, dass man das versucht, da ein bisschen mehr zu regeln. Ja, und in welchem Modus würdest du das dann machen? Alleine oder habe ich das eben richtig verstanden, dass du da alleine erstmal was machen willst oder im gesamten Team oder wie stellst du das vor? Also vielleicht so Geldordnung, Finanzpolitik dann bei unserem Mittwochstreffen, dass man das einfach mal immer auf die TU setzt und dann abstimmt oder so, um da ein bisschen Struktur reinzubekommen und nicht alles hier parallel läuft. Also ich will jetzt keinen da irgendwie was verbieten oder so in einer kleinen Fachgruppe, dann schon was vorzuarbeiten, aber dass man halt irgendwie doch die Prioritäten dann hat, eine gute Auswahl, so eine Einschränkung an Themen, 3 Stück oder eine Handvoll, 3 bis 5 Themen und nicht mehr mal, dass man die Themen wirklich vorantreibt und sich da auch andere Leute jetzt versuchen schon mit einzubringen und nicht jeder sein eigenes Süppchen da kocht, weil dann sehe ich irgendwann vielleicht wird die Suppe versalzt oder so, also dann gibt's da wieder massive also steht sich das gegenseitig im Weg so am Ende und das möchte ich halt nicht. Das ist natürlich auch nicht ganz klar, das darf auch nicht dabei passieren. Nur sehe ich Probleme darin, dass wir sagen, wir machen jetzt die nächsten 3 Mittwochs-Mumbles, beschäftigen wir uns mit dem Thema Vollgeld oder mit dem Thema Ursachen der Finanzkrise, hier gemeinschaftlich in einer großen Gruppe. Ich weiß nicht, ob da so viel dabei rauskommt, wenn ich zumindest 1, 2 oder 3 Leute vorher schon das Thema so weit aufbereitet haben, dass sie zumindest sich über den Stand der Diskussion intensiv informiert haben und das vielleicht auch mal dargestellt haben. Ja, bin ich bei dir. Also ich denke, beim Folge zum Beispiel ist das ja der Fall, dass man da schon gut was hat und dass man dann jetzt eigentlich dann Arbeitskraft dann halt noch an beim also da einteilen müsste, damit es eigentlich also abgeschlossen wird, relativ zügig. Abgeschlossen ist ein bisschen nicht so genau, weil das kann sein, dass das später andere Standpunkte oder andere Ansichten und so weiter auftauchen. Und dann kann man nicht einfach, weil wir das abgeschlossen haben, wollen wir nichts mehr behandeln, ist das kein richtiger Standpunkt. Das muss man schon bereit sein, wieder aufzuöffnen, wenn es notwendig ist. Das sehe ich genauso, Krishna. Also ich meine da nur, dass man das dann erstmal so einen gewissen Meilenstein hat, also jetzt 1.0 oder so, und dass es als Konsens soweit ist. Das heißt dann, dass man es dann wieder heranziehen kann und erweitern kann dann, wenn es neuere, andere andockende Themen dann da dazu passen. Dann ist es natürlich dann wieder offen, dass man das sich weiterarbeitet und in Version 2.0 dann angeht oder so. Aber dass man halt jetzt Vollgeld ist halt, da sind jetzt eine Menge Texte da auch schon drin im Wiki von und Positionen eben von Keoks und so. Und das ist so ein halbfertiger Punkt aus meiner Sicht, dass man da halt das so weit macht, dass man sagen kann, dahinter steht die AG. Größte Teil und das ist soweit Konsens dann. Und dann kann man den nächsten Punkt mal dazu heranziehen oder so. Also nächstliegende, wo dann, oder auch einen komplett anderen. Also jedenfalls hat man dann schon mal das vielleicht vom Tisch und da muss jetzt keiner aktiv mehr die Arbeit auf sich nehmen oder so, um das da irgendwie durchzubekommen und dass es nicht total dann versumpft oder auf der Strecke bleibt das Thema. Ja, mit Erweiterungen und so weiter vorgesehen, müssen wir irgendwie versuchen, daran zu arbeiten. Das ist schon richtig. Das ist das, was wir auch machen. Meine Eindruck nach, ich bin sehr kurz in die AG gekommen. Vielleicht stellt sich heraus für mich, wie das ist. Ich schaue mal, ob ich da so ein bis nächste Woche vielleicht dann so einen Antrag reinbekommen oder so. Kann ich mich ja nochmal besprechen oder mit jemandem, der da noch interessiert ist. Also mal gucken mit AMT oder mit dir, Rudi, dass man da nochmal vielleicht so eine Alternative zu diesem Aufsplittungskonzept da der Fachgruppen, dass man da noch einen Alternativvorschlag mal einfach zur Wahl stellt. Ich habe das jetzt nicht ganz verstanden, was du unter Aufsplittungskonzept der Fachgruppen verstehst. Ja, also im Gegensatz zu der AG Europa zum Beispiel tut sich sehr deutlich so abheben, dass wir da jetzt einen anderen Weg verfolgen. So Europa kooperiert mehr, habe ich das Gefühl. zu bestimmten Themen ziemlich konkret und zielorientiert, wie das Jill dann so anstrebt auch. Und bei uns ist es ja so, dass man sich da immer mehr immer kleinere Grüppchen auch bilden und um diese Fragmentierung da ein bisschen entgegenzuwirken erstmal und die zeitlich so sinnvoll dann zu staffeln oder so. Wo bilden also wie ich das vorhin gemeint habe. Wo bilden sich denn kleinere Grüppchen bei uns? Ach, jetzt Krishna doch zum Beispiel wieder, wenn er das... Es sind doch x Themenbereiche, also habe ich doch jetzt lang und breit eigentlich darauf versucht, da Bewusstsein zu schaffen. Dass es da ne, Zins, Vollgeld, die Definition des Geldes grundlegend als wissenschaftliche Funktion der Arbeit oder Abbildung der Arbeit. Das sind doch alles kleine Themengebiete mit einem umfangreichen, komplexen Wissen dahinter und ich finde, das sind zwei Leute oder so zu wenig, wenn sich da annehmen und das dann dauert es jahrelang, bis man da wirklich irgendwann mal so einen Punkt auf dem Level hat, wo man den dann braucht, um den dann auch außen zu tragen. Und kompetent dahinten, kompetente Leute dahinter hat. Das ist schon richtig, aber andererseits ein kreativer Prozess, diese solche Gedanken zu entwickeln, grundsätzliche Art, das ist, da gibt keine bestimmte Regeln, wonach man gehen kann. Das ist ein kreativer Prozess, wie ein Entwurf einer Maschine oder ein Vorrichtung oder irgendetwas. Das ist etwas, was da in ganz kleine Gruppen da mit der Synergie und so geht. Aber eine große Gruppe auf einmal das zu machen, das sehe ich Schwierigkeit. Mit etwas die Ideen gekommen, kann man damit in eine große Gruppe wiederum andere Art vorgehen, damit einen Konsens zu erreichen und so weiter. Aber ein kreativer Prozess ist schon okay, wie das jetzt gedacht worden ist. Ja, also ich will ja nicht Kreativität dann bremsen, aber ich denke vielleicht einen Projektplan oder sowas zu erstellen von der Geldordnung und Finanzpolitik als oberste AG da, also als zusammenführende AG dann, ist vielleicht dann doch nicht verkehrt, dass man da ein bisschen dieses Management dann entwickelt oder abstimmt dann einfach, was in welche Richtung das dann schon mal, also welcher Themenblock oder so vielleicht dann jetzt dringend nötig wäre, dann voranzutreiben oder dann als nächstes halt zu behandeln. Also ich finde, ein bisschen Koordination kann da nicht schaden. Und das macht ja AG Europa oder Außensicherheitspolitik auch so. Da stimme ich vor zu, Herr Stefan. Also dass man jetzt hingeht und sagt, wir haben jetzt, sagen wir mal, identifiziert 7 Themen, wo man mal drüber nachdenken könnte, ja, dass man gemeinschaftlich mal überlegt, was sind denn jetzt die 2 oder 3 wichtigsten Themen, mit denen wir anfangen sollten, oder das wichtigste Thema von mir aus auch, und dann, was sind die verschiedenen Meilensteine, die wir anstreben wollen, um da zu einem Ergebnis zu kommen. Da stimme ich dir absolut zu. Das ist eine Sache, das macht man in jedem vernünftigen Projekt, macht man das so, wo man am Ende ein Ergebnis erzielen will. Wenn es da keinen Projektplan gibt, dann verlaufen die einzelnen Gesprächsrunden wie die Kaffeekränzchen und am Ende geht man auseinander nach dem Motto, schön, dass wir mal drüber gesprochen haben, aber man erzielt kein Ergebnis. Also da bin ich sofort bei dir. Ja? Und ich meine halt auch, weil wir kurz so massiven Zeitaufwand hier auch betreiben, um das ganzen kreativen Sachen der einzelnen Mitglieder da auch einzubringen und hier Raum zu geben, dass sie sich dann falten können, aber ein bisschen eben das zu koordinieren dann auch, so eine Instanz, ich finde, dafür könnte auch noch Zeit sein, dann so mal, wisst schon. Ja, dann macht doch mal so einen Projektplan und stellt den vor nächste Woche. Also ich würde sowas vorschlagen, das abzustimmen dann die anwesenden AG-Mitglieder, dass man die Themen mal auflistet, welche aktuell noch gearbeitet werden und wo eben schon Vorwissen da ist und dass man das dann abstimmt, wo sich dann die meisten so eine Prioritätenliste dann aufstellt, je nach Zuspruch. Und dass man nochmal Orientierungspunkt auch hat, wo jetzt gearbeitet wird und wo man sich gut mit einbringen kann und wo dann vielleicht auch noch so ein Status dann, bei wie viel Prozent ungefähr wir sind, so, ne? 70, 80, 90 Prozent und dann 30 Prozent von, also was man für Arbeit sieht, bis man so eine gute Position hat zum Vertreten oder also bis das entsprechend gut ausgearbeitet ist. So Statusbalken, Fortschrittsbalken wäre noch eine Option, wo man dann das noch, ja, da noch besser dann zeitlich eben also ja, managen und ja. Delegieren kann. Ja, Stefan, du hast das piratige Mandat dafür. Leg los. Was ich jetzt direkt machen, ich meine, wir haben ja so viele Agendapunkte nicht, dann hätten wir ein Ergebnis. Das ist, diese Managementarbeit ist auch ein Teil der Kreativität. Das ist auch etwas, das, diese Rahmenbedingungen zu stellen, das ist okay. Absolut. Was wäre denn unsere Hauptzielsetzung? Was sollte denn am Ende des Prozesses das Ergebnis sein? Ich stelle einfach mal eine Frage. Der Weltfrieden. Nein, ich würde ein bisschen unterhalb Weltfrieden setzen. Das ist so, wenn wir irgendwie Regierungsverantwortung haben, können wir Weltfrieden als Ziel setzen. Aber zuerst müssen wir dahin kommen. Und momentan vorläufige Ziel, das Piraten über die 5%-Grenze zu bringen, als ein Ziel zu setzen und aber darunter, unter Ziele, dahin zu arbeiten, können wir verschiedene AGs, wie wir unsere Themen so darstellen, wie, was sind die, zuerst müssen wir, was die Sache ist, muss man festhalten, und dann, wie wir darstellen wollen, um dieses Ziel zu erreichen. Das ist etwas, ein anderes Stück von Arbeit. So in etwa kann man machen. Das ist meine Vorstellung. Ich hätte jetzt spontan gesagt, vielleicht die 30-Stunden-Woche oder so, dass man versucht, die wirtschaftlich nachhaltig zu machen irgendwo, dass jeder mit einer 30-Stunden-Woche Arbeit gut davon leben kann oder so in die Richtung. Das kann ein Ergebnis sein, das ist okay, aber 30-Stunden-Woche ist kein, das als Zielsetzung für uns in diesem Rahmen als Partei. Jetzt das zu machen, ist das etwas, ich weiß nicht, ob das reicht. Wir müssen die in Augen verhalten, dass wir gewählt werden müssen. Und gewählt zu werden, müssen wir die Wählerstimmen holen und die Wähler überzeugen. Wie können wir überzeugen, wenn wir nur einfach irgendwelche Thema, 30 Stunden Woche oder BGE oder irgendetwas nur sagen, laufen die Wähler nicht nach uns. Wir müssen das irgendwie denen überzeugen. Und das ist das, was wir denken müssen. Dann merkt ihr, was für eine ganz andere Zielsetzung jetzt, was für ein ganz anderer Horizont sich dann jetzt auftut, wenn man über da versucht, da irgendwo ein paar Punkte dann vorantreiben zu wollen und da hervorzuheben. Als wenn zuvor nur die ganzen wissenschaftlichen Sachen dann also jeder kreativ an seinem eigenen Thema dann quasi dann werkelt, aber das gar nicht im Blick hat an für sich oder auch nicht kommuniziert wird, was man dann anstrebt. Ne? Also ich will jetzt auch kein konkretes Ziel da jetzt vorgeben, finde ich gar nicht so jetzt ausschlaggebend, aber eben als dass man als Orientierungspunkt vielleicht auch, als dynamischer, dass man weiß, also das fehlt mir nämlich jetzt auch eigentlich, wenn du so viele Punkte halt hast im Wikipedia, im Piratenwiki und weiß jetzt aber nicht, was ist jetzt da noch aktuell, woran wird noch gearbeitet und ja, was ist jetzt vielleicht schon auf der Strecke geblieben und wird jetzt nicht weiterverfolgt oder so. Also da werde ich mal gucken, was man da dann auch, ja, das irgendwie ein bisschen ordnen kann, einsortieren und dass es ein bisschen transparenter gestaltet ist und auf einen Blick dann besten erkennbar. Ich habe mal angefangen, was aufzuschreiben zu dem, was du gesagt hast, Stefan. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich da jetzt in die gleiche Richtung denke wie du, aber wenn ihr möchtet, versuche ich das mal zu erläutern. Was jetzt? Jetzt willst du es erläutern oder nächste? Ja, einfach dann heute mal ein kleines Teilergebnis. Ja, los. Wenn jetzt beispielsweise die AG Geldordnung einen Beitrag dazu leisten will, dass die Piraten über 5% kommen, ja, dann müssten wir doch sicherlich zu verschiedenen Themen überzeugende Argumentationen anbieten, und zwar auf einer politisch-argumentativen Ebene. Also nicht jetzt irgendein Detailkonzept, was wir den Leuten zum Lesen geben können, sondern wir müssten dann wirklich ein Thema politisch aufarbeiten. Sind wir uns da, wären wir uns da einig? Ja, zum Teil. Also politisch gehört vielleicht auch dazu dann, aber das ja, würde ich jetzt dann mehr den einzelnen Mitgliedern überlassen, wie die da votieren. Also für welches Thema, aber in politischen Aspekt. Das ja, es geht, Stefan, nicht, das Votieren kommt erst anschließend. Du musst ja jemanden erstmal in die Lage versetzen für dein Thema, das du jetzt gerne was wir jetzt anbieten als AG, dafür zu votieren. Und damit jemand in der Lage ist, sich überhaupt zu entscheiden, bin ich jetzt eigentlich dafür oder bin ich dagegen, halte ich das für ein gutes Thema oder ist es kein gutes Thema, musst du doch dieses Thema so aufbereiten, dass ein AG-Mitglied und dann ein Parteimitglied und am Ende dann der Wähler, ja, sich selbst eine Meinung bilden kann darüber. Und das musst du in einer Sprache machen, die eben die Leute dann auch anspricht. Ja, ja, ganz kurz. Und das wäre doch eines der Ergebnisse, das du erzielen musst. Wenn du das nicht erzielst, kannst du über dein Thema nicht reden und dann kann auch keiner drüber abstimmen. Also ich wollte jetzt einen induktiven Prozess eigentlich. Ich wollte jetzt nicht deduktiv irgendwas vielleicht einschränken, vorgeben oder schon sinngemäß so zum Kommunizieren ausarbeiten, sondern jetzt einfach erstmal eigentlich das Aufarbeiten, also die ganzen Themen dann mal zusammenstellen und die einordnen oder qualitativ irgendwie ein bisschen sondieren, wo der Status quo halt ist, wo weißt du, verschiedene, wie sagt man, Fortschrittszyklen oder so, in welchen verschiedenen Fortschrittsstaaten die angekommen sind, die Themen, dass man dann auch mal, und was im zweiten Schritt kann man das dann, denke ich, auch politisch dann sagen, da sind wir jetzt so ein Stück davor vielleicht, ja, von zu einer sinnvollen politischen Aussage, und da wäre es jetzt vielleicht angebracht, dass dann mal viele jetzt nochmal, also wird ein bisschen für das Thema vielleicht dann mal so, wenn das in dem gehobenen, sag mal, Priorität dann, wenn man es Prioritätsstufen 1 bis 5 macht oder so, und 5 ist dann kurz vor der Fertigstellung des Themas, und da sollten halt jetzt ein paar AG-Leute dann einfach mal sich dran setzen, vielleicht kurzfristig, da mal mitarbeiten, wer sich dazu berufen fühlt, und dass man das dann fertig hat und das Prioritätslevel, dass dann das Thema dann abgeschlossen ist und die anderen drücken danach oder so. Stefan, bist du aber wieder in der Detailarbeit gelandet. Du hast doch eben dich selbst dafür stark gemacht, deswegen habe ich das überhaupt auch erst aufgegriffen, doch zunächst mal zu so eine Art, ich sage mal in Anführungsstrichen, Projektplan zu erstellen. Wo wollen wir eigentlich hin und was sind die Schritte dafür, um dorthin zu kommen? Ich habe ja bewusst hier noch gar kein konkretes Thema genannt, aber worüber wir doch mal klar werden müssen, ist, was müssen wir denn eigentlich alles tun? Ja, welche Schritte müssen wir durchlaufen, um am Ende im Ergebnis in der Lage zu sein, einen sinnvollen Beitrag zum Wahlerfolg zu haben, zu bieten? Ja, und da ist es schwierig, ob es da so ein Hauruck-Konzept gibt. Bitte? Es ist aus meiner Sicht ein bisschen schwierig, ob es da so ein das Gelbe vom Ei, so einen Plan da gibt, der dann wirklich auch zu dem Ziel führt. Es werden ja immer viele Wege nach Rom, denke ich mal. Aber ohne Plan kommst du nicht zum Ziel. Du brauchst einen Plan. Nämlich greife ich eigentlich das auf, was du sagst. Du musst das in irgendeiner Weise planen, wie du am Ende zu dem Punkt kommst, dass du eine überzeugende Argumentation für einen Wahlkampfbeitrag, nennen wir es einfach mal beim Namen, bieten zu können. Da musst du verschiedene Schritte durchlaufen. Und da wollte ich jetzt mit euch mal hin, was müssen wir denn da für Schritte durchlaufen? Der fällt irgendjemand was tun, auf verschiedenen Ebenen. Ja, und das darüber muss man sich doch mal klar werden, sonst kommst du nie ans Ziel, sonst wirst du immer nur ein netter Gesprächskreis, am Ende ein paar Papiere erstellt hat und über alles mal eben gesprochen hat. Aber du wirst nicht zum Ergebnis kommen. Okay, Klaus, also ich denke, dann machen wir vielleicht mal ein Pattern auf und tun das mal vielleicht aufarbeiten bis nächste Woche, dass man da die Punkte oder sag jetzt nochmal, was du dann noch wie du den Weg dahin siehst. Ich glaube, wir alle sagen dasselbe, aber in so verschiedene Weisen, dass wir da kommt ein Eindruck, dass wir einander vorbeireden. Ich glaube, das ist schon, aber wenn wir einmal zusammensitzen, zwei, drei Leute, da kommt schon was raus, damit kann man schon was anfangen, weiter zu geben und darauf zu bauen und weiter. Wird das für euch Sinn machen, das jetzt gleich gemeinsam zu machen? Weil ich glaube, die Hauptinteressenten sitzen jetzt zusammen, oder würdet ihr da gerne eine eigene Sitzung dazu machen? Also wenn ich die Wahl habe, eine eigene Sitzung lieber. Ja, und da würde ich dann vorschlagen, einfach anschließend an diese Sitzung. Ja, jetzt bin ich fast am Ende meiner Zeit, will ich aufhören bald. Und eine getrennte Sitzung wäre mir auch lieber. Ich habe, glaube ich, Klaus gegeben, mein Mail, oder beziehungsweise wir können auch in der Mailingliste anschauen. Da können wir irgendwie ausmachen, wann der nächste Treff. Interessierte 3-4 Leute auch ist okay. Man muss nicht 2 sein, sondern 3-4 ist das auch okay. Wir sind ja 3 oder 4 da. Okay, können wir machen. Ja, können wir vielleicht gleich einen Termin ausmachen. Ja, morgen abends vielleicht 20 Uhr, 21 Uhr, wenn mir recht. Aber leider keine Zeit. Also der Freitag, Samstag wäre fast lieber. Ja, ist mir auch recht. Ist doch okay, Samstag. Ja, Samstag 20 Uhr. Okay, Samstag 20 Uhr. Soll jetzt nicht an mir scheitern. Also ich kann leider Gottes in dieser Woche vor Montag nicht mehr. Aber das muss ich, wäre gern dabei. Ich würde, wäre gern dabei. Ich hätte auch heute noch ein bisschen Zeit, aber das nächste Mal schaffe ich es dann erst wieder am Montag. Ja, und wie heißt du nochmal in der Mailingliste, Klaus? Wie meinst du, wie heißt du? Meine E-Mail-Adresse? Oder wie heißt das? Oder dann, also unter welchem Pseudonym dann, du dann postest in der Mailingliste oder E-Mail? Klaus, ich habe bis jetzt allerdings relativ wenig veröffentlicht. Ich glaube nur einmal irgendwas, ist schon länger her. Ich habe da noch nicht so viel geschrieben. Ich werde Folgendes machen. Ich habe ja da jetzt einen Vorschlag gemacht. Ich werde genau zu diesem Vorschlag einen Eintrag in die Mailingliste setzen. Vielleicht mache ich das auch heute noch, ja? Und dann hast du alle Informationen, okay? Ja, okay, finde ich gut. Dann kann man dann auch nochmal aufbauen bis nächste Woche, dass man sich dann nochmal zusammenhockt oder ein Pad macht schnell. Ja, ich werde reinsetzen die Themen, die ich vorschlage, die ich interessant fände. Und dann werde ich aber auch reinschreiben, dass wir uns mal Gedanken machen müssen über eine Vorgehensweise. Wie kommen wir mit unseren Themen, die wir hier so jede Woche besprechen, wie kommen wir dahin, dass wir am Ende vielleicht auch mal mit dem einen oder anderen Punkt zum Wahlprogramm oder zu einer Argumentation für den Wahlkampf tragen können. Ja, okay. Finde ich gut. Also, Pad ist eine sehr gute Idee. Wir können eine gemeinsame Pad machen, wo wir in die Zeiten, wo wir nicht zusammensetzen können, irgendwelche Ideen einfach reingeben, damit die anderen Gedanken machen können und so weiter. Das ist eine gute Idee. Wir machen ein paar Pads auch dazu zusätzlich. Okay, gibt es denn noch irgendwelche Wortmeldungen zu diesem Top? Ja, ich habe nur die Frage, wer macht das Pad? Weil ich habe noch nie eins gemacht und weiß, glaube ich, nicht so richtig, wie das geht. Boah, der Stefan weiß das. Dasselbe Problem für mich. Ich habe ja auch nicht, ich habe nur gesehen, dass das Pad ist, aber... Soll ich euch eins anlegen? Wie möchtet ihr denn, dass es heißt? Wie soll das Pad heißen? Bin ich dabei gerade... Schlachtplan. Vorgehensmodell. Gedanken über Geld. Ja. Ich schreibe mal hier Arbeitspatch Vorgehensweise AG oder sowas. Ja, okay. Oder Vorgehensweise zur Erarbeitung von Themen. Welche Themen das sind, das kommt ja dann erst dann da am Ende dabei raus. Okay, das habe ich schon mal angelegt. Und ich gebe euch mal den Link gleich dazu. Zeile 97. Und das könnt ihr dann ja benutzen für die weitere Arbeit. Ist das denn soweit erstmal abgeschlossen? Ja, denke schon. Okay, dann wollt. Von mir aus. Dann wollte ich noch mal ganz kurz zu Top Sonstiges. Wir hatten gestern wieder Sitzung der Projektgruppe Finanzkrise. Das ist ja, wer es nicht weiß, ein Schulterschluss der AGen Europa, Wirtschaft und Geldordnung und Finanzpolitik. Und interessant finde ich bei der Sitzung von gestern, dass dort sowas Ähnliches wie heute besprochen wurde. Und dort wurde dann aber in dem Pad schon ein bisschen vorgearbeitet. Und den Link zu dem Pad bzw. zum Protokoll habe ich euch mal hier reingestellt, Zeile 99. Und auch gleich den Sprung, wo es hingeht, nämlich zur inhaltlichen Vorgehensweise. Das fand ich gar nicht schlecht, was dort gemacht wurde. Der Frank Giebel wollte dann auch dafür auch nochmal ein Pad einrichten und dass die Projektgruppe Finanzkrise dann daran arbeitet. Ich weiß nicht, ob sich da einiges überschneidet oder ob dann doppelt gearbeitet wird, aber vielleicht ist das ja auch mal ein interessanter Ansatz, der dann für das, was ihr die nächsten Tage vorhabt, zu Trage kommen könnte. Ah, hab da mal kurz durch. Da mal kurz überflogen. Also ist ja wirklich da mal etliches Interessantes dabei. Also es ist, also da glaube ich, da kann man bietet schon mal vernünftige Basis da, wo man wirklich eine Alternative aufbauen kann. Ja, das sehe ich auch so. Thematisch würde ich allerdings sagen, sollten wir versuchen, redundante Bearbeitung von Themen zu vermeiden. Das heißt, wenn ich wusste das jetzt noch nicht, dass es so eine Arbeitsgruppe gibt. Ist die außerhalb unserer AG? Oder ist das eine eigene AG oder was ist das? Nein, das ist eine Projektgruppe, die hat sich damals gebildet, als das Thema ESM hochkam. Und dort sind halt Mitglieder aus den AGs, AG Europa, AG Wirtschaft und AG Geldordnung. Die haben sich dort zusammengefunden und haben halt das Thema ESM zu Anfang diskutiert. Und nachdem das Thema ESM langsam wieder runterging, nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts und so weiter, hat man sich aber entschlossen, trotzdem weiterzuarbeiten und das Ganze umzubenennen in Projektgruppe Finanzkrise. So, und dann würde ich also in jedem Fall empfehlen, dass das dritte Thema hier, Ursachen der Finanzkrise, Schuldenkrise, Eurokrise und so weiter, innerhalb dieser Projektgruppe zu bearbeiten und da gegebenenfalls dann auch mal reinzuschauen, ob man da noch einen Beitrag leisten kann oder ob das eigentlich schon auf einem guten Weg ist. Ja, in dem Link steht ja am Ende unten auch der nächste Termin, das nächste Woche Dienstag, glaube ich. Also wer Interesse daran hat, dort dabei zu sein, Projektgruppe Finanzkrise trifft sich nicht regelmäßig, aber es wird dann halt immer wieder angekündigt, wann der nächste Termin ist. Okay, wenn sonst nichts weiter ist, also jedenfalls offiziell ist, danach können wir gerne noch ein bisschen schnacken hier, wenn nichts weiter ist, würde ich sonst die Sitzung schließen. Hat noch irgendjemand was Wichtiges? Dann schließe ich offiziell um 22.05 Uhr die Sitzung. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.